finden statt. Nehmen uns, was uns gefällt und ziehen wieder ab. Aber machen einen Halt direkt in eurem Club. Rocken dort die Crowd, weil der Floristen-Sound so derbe pumpt. Der ganze Club bounce, die Bullen kriegen Angst. Rufen nach der Bundeswehr, die kommen glatt mit Panzern an. Doch keine Sorge, der dichte Rauch versperrt die Sicht. Die Show ist erst vorbei, wenn das Bühnenlicht erlischt. Wir machen uns auf den Weg und ziehen weiter. Das Textblatt an der Windschutzscheibe, unser Wegbegleiter. Wird wie ein Tagebuch geführt, wir tun das für die Kunst. R.A.P., der Stoff, der durch meine Venen pumpt. Der uns den Weg weist und uns nicht aufhält. Wenn ihr den Shit hier fühlt, dann dreht ihn auf, Mensch. Was müssen wir denn noch machen, damit ihr's endlich peilt? Die Floristen von Stadt zu Stadt, die Nummer 1. Wir kommen in deine Stadt, yo, die City ist am Brennen. Geben den Schulz ihn wieder ab. Back on the road again, wir sollen noch bleiben. Dann zeigt, was deine Stadt zu bieten hat. Wenn es uns gefällt, bleiben wir bis in den frühen Tag. Ziehen dann wieder ab und weiter, uns wollen ja noch andere feiern. Da draußen gibt es Tausend, die drauf aus sind, dass der Sound stimmt, leider. Deshalb unsere Mission, Floristy to the people. Wir bringen Hip-Hop Hoffnung wie den Christen die Bibel. Drei Rap-Missionare bringen euch heiße Ware. DJ Dom-Rap an den Plattentellern, wer hätte das erwartet? So ziehen wir durch an Floristen außer Rand und Band. Setzen Stadt für Stadt in Brand, wir roden jetzt das ganze Land mit ungeahnter Eleganz und Präzision am Mikrofon, das später keiner sagen kann. Deutsche Rap ist tot. Klar ist Rap in Not, doch die Rettung hat nun ein Gesicht. Die Floristen Deutschlands Rettung mit dem Mic im Würgegriff. Herzlich willkommen, eure Stadt ist unser. Hier kommen die Floristen untergrunter als ein Bunker. Wir treiben's noch bunter als ne Packung Smarty. Springen rum wie bekloppt wie Linke auf nem Nazi. Überall Blaulicht, es riecht nach Rauschgift. Unser Moor ist dunkler als ein Zimmer ohne Ausblick. Na, wer traut sich, wer will der erste sein? Wir knallen uns die Matten rein, stunter als ein Pflasterstein. Du musst es tapfer sein, nimm deine Bitch an die Leine. Die Floristen sind am Rollen, die Menschen ohne Beine machen Scheine wie ein Parkautomat. Wir rocken auch deine Stadt, bis dein Kreislauf versagt. Mann, sind wir hart, härter als mein Schwanz. Ich spiel mit ihm, hau den Lukas und gelegentlich die Drums mit dem Damm. Komm wir in eure Stadt, dazu schließt die Türen von Ugly Fans und dreht die Lichter ab. Die Floristen waren Sterne wie Nero. Ghostbusters waren Sterne wie Nero. Die Floristen waren Sterne wie Nero. Ghostbusters. Die Floristen waren Sterne wie Nero.